Liebe Sprachenfreundin, lieber Sprachenfreund, dieser Kurs soll in dir die Freude am Erlernen einer anderen Sprache wecken. Esperanto ist dafür besonders gut geeignet, weil diese Sprache durch ihren klaren und übersichtlichen Aufbau zu einem schnellen und guten Lernerfolg führen kann. Doch genug der Vorrede. Hören wir uns an, wie die Namen einiger großer Städte auf Esperanto klingen. Oslo, Toronto, Londono, Romo, Stoccolmo, Cologno, Moskvo, Novjorko, Bostono. In allen diesen Stadtnamen kommt nur ein Vokal vor, O. Das O ist im Esperanto ein besonders wichtiger Vokal, weil alle Haupt- oder Namenwörter auf O enden. Das O wird immer halb offen ausgesprochen, ähnlich wie im Spanischen. Esperanto klingt ja auch am ehesten wie Spanisch, da die Vokale A, E, I, O, U so wie in dieser Sprache ausgesprochen werden und es auch keinen Unterschied zwischen langen oder kurzen Vokalen gibt. Nehmen wir noch ein paar Beispiele für Wörter, die viele O-Vokale enthalten. Vagono, Lokomotivo, Conto. In den bisherigen Beispielen kommen die Konsonanten K und W vor. Sie werden im Esperanto immer mit den Buchstaben K bzw. V geschrieben. Stoccolmo also mit einem einfachen K, Moskvo mit einem V nach K. Das R in Romo, Novjorko, Toronto sollte möglichst mit der Zunge gerollt werden. Wer das noch nicht kann, kann folgende Übung machen. Ftada, ftede, ftidi, ftodo, fdudu. Und jetzt etwas schneller. Ftada, ftede, ftidi, ftodo, fdudu. Ftada, ftede, ftidi, ftodo, fdudu. Je schneller man das ausspricht, desto mehr hört man ein Zungen-R heraus. Als nächstes kommen wir zum A. Es wird immer hell ausgesprochen. Die Eigenschaftswörter enden auf A. Granda, groß. Clara, klar. Vasta, weit. Alta, hoch. Varma, warm. Man kann die Bedeutung von Wörtern in ihr Gegenteil verkehren, wenn man die Wortbildungssilbe mal vorsetzt. Das spart Mühe. Mal granda, klein, mal clara, unklar, mal vasta, eng, mal alta, niedrig, mal varma, kalt. Und dazu nehmen wir noch nova, mal nova, neu, alt, bona, mal bona, gut, schlecht. Im Esperanto werden alle Wörter auf der vorletzten Silbe betont. Dazu gleich eine Übung mit Namen von Regionen und Ländern. Andalusio, Catalunio, en Hispanio. Sicilio, Toscanio, en Italio. Austrio, Bavario, en Germanio. Flandrio, Valonio, en Belgio. Bohemio, Moravio, en Cechio. Serbio, Croatio, Slovenio, en exa Jugoslavio. Es gibt im Esperanto nur einen Artikel für Ein- und Mehrzahl, nämlich la, der, die, das, die. La granda lando, das große Land. La malvarma caffo, der kalte Kaffee. La lasta gasto, der letzte Gast. Einen unbestimmten Artikel gibt es nicht im Esperanto. Bella festo heißt also ein schönes Fest. Und damit sind wir auch schon beim Vokal e gelandet. Er wird im Esperanto immer halb offen e ausgesprochen. En malhela kelo, in einem dunklen Keller. Beides wird mit einem einfachen L geschrieben. Bella vespero, ein schöner Abend. Mal bella vetero, unschönes Wetter. Das I wird im Esperanto immer geschlossen ausgesprochen, niemals wie Ö. Fino, Kilogrammo, Kilometro, Millimetro, milda, sanft, mild, bildo, bild, birdo, Vogel, lippo, lippe, tri, quin, drei, fünf, conflicto, labirinto. Auch das U wird immer gleich ausgesprochen. Gusto, hundo, grundo. Gusto, Geschmack, hundo, Hund, grundo, Grund, Boden, tumulto. Uno plus du, eins plus zwei. Wir können jetzt auch von 1 bis 10 zählen. Uno, du, tri, quar, quin, ses, sep, ok, nau, dek. Es geht weiter mit dek uno, 11, bis dek nau, 19. Mit Bindestrich dazwischen. Dann kommt tridek, quardek, quindek, naudek nau, 99. Nachdem wir jetzt die Vokale des Esperanto besprochen haben, zu den beiden Halbvokalen kommen wir etwas später, wollen wir uns den Konsonanten widmen, die sowohl stimmhaft als auch stimmlos ausgesprochen werden können. Stimmhaft sind zum Beispiel b, d, g. Stimmlos sind dementsprechend p, t, k. Es gibt aber noch wesentlich mehr solche Konsonanten. W, f, z, c, j, c, j, sch, z, s. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen der jeweiligen stimmhaften und stimmlosen Form gut zu lernen, weil dies für das verständliche Sprechen und das gute Hörverstehen ganz wesentlich ist. Der erste Laut, der hier besonders zu beachten ist, ist das S. Südlich des Weißwurst-Äquators wird das S ja eher stimmlos ausgesprochen. Und daher sollten süddeutsche Sprecher hier besonders sorgfältig die Aussprache des stimmhaften S üben. Ein S kommt in vielen Wörtern vor. Naso, vaso, riso. Nase, Vase, Reis. Roso, Fraso, Criso. Rose, Satz, Krise. Meso, Bluso, Schizo. Mitte, Bluse, Skizze. Naso, Vaso, Riso. Roso, Fraso, Criso. Meso, Bluso, Schizo. Und noch Sono, Zigzago. Sono, Zone, Gürtel, Zigzago, Zickzack. Beim Wort für Kurs gibt es sogar eine stimmhafte und eine stimmlose Variante. Das stimmlose Curso meint etwa den Kurs wie in Sprachkurs oder den Kurs eines Schiffes, während das stimmhafte Curso den Kurs eines Wertpapiers meint. Über das stimmlose S ist nicht viel zu sagen. Es wird immer gleich ausgesprochen wie ein scharfes S. Es gibt auch kein Doppel-S, so wie es im Esperanto überhaupt keine Doppellaute gibt. Tasso, rasso, klasso. Tasse, rasse, klasse. Kisso, kuss. Russo, russe. Ses, sep, sechs, sieben. Ganz besonders wichtig ist hingegen das stimmhafte J und das stimmhafte J, geschrieben als J mit Zirkumflex bzw. G mit Zirkumflex. J, jo, kommt vor allem in der Wortbildungssilbe ajo vor, eine Sache. Trinkajo, ein Getränk. Novajo, eine Neuigkeit. Giornalo, eine Tageszeitung. Giornalisto, novajo. Jus, gerade, eben. Jargono, Jargon. J hingegen kommt in sehr vielen Esperanto-Wörtern vor. Giusta, richtig. Agio, alter. Gis, bis. Gis revido, auf Wiedersehen. Gioio, Freude. Giuo, Genuss. Orangio, Orange. Ruggia, Rot. Ruggia, Orangio, estas giuo. Eine rote Orange ist ein Genuss. Ruggia, Orangio, estas giuo. Das stimmlose Sch und Tsch, geschrieben S mit einem Zirkumflex bzw. C mit Zirkumflex, ist leicht auszusprechen. Posto, Post. Stono, Stein. Schuo, Schuh. Fischo, Fisch. Cioccolato, Schokolade. Cimpanzo, Schimpanse. Torcio, Fackel. Riccia, Reich. Cielo, Zelle. Chu, Ob. Ce, bei. Etwas ungewohnt ist, dass das C, so wie in den slawischen Sprachen, immer als C ausgesprochen wird. Für den K-Laut gibt es ja den Buchstaben K. C ist stimmlos. Pazzo, Frieden. Commerzo, Handel. Celo, Ziel, Zweck. Comenzo, Anfang. Concerto, Konzert. Es gibt auch eine stimmhafte Form, z, die nur in wenigen Wörtern vorkommt. Das wichtigste Wort dafür ist ezzo. Ezzo. Z wird geschrieben mit D und einem Z. Edzino, Gattin. Und damit sind wir auch schon beim Geschlecht in Esperanto. Kurz gesagt, im Esperanto gibt es kein grammatikalisches Geschlecht. Aber natürlich eine Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Menschen und Tieren. Die Endung für weibliche Lebewesen ist ino. Knabo, Knabe, Bub, Junge, Knabino, Mädchen. Frato, Bruder, Fratino, Schwester. Filo, Sohn, Filino, Tochter. Patro, Vater, Patrino, Mutter. Avo, Großvater. Avino, Großmutter. Studento, Studentino.